gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiel. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Auf der Elbe schwimmt ein rosa Krokodil vom Zentralquartett. Nehmen Sie vier exzellente Musiker, die außerdem einen ganz eigenen Humor haben, und dann kriegen Sie eine Gruppe, die sich in der DDR formierte und sich Zentralquartett nannte. Die Ironie sprang sofort jedem aus dem Namen entgegen. Und die Musik selber war unglaublich fesselnd. Free Jazz mit ständigen, witzigen Funken über deutschen Volksliedern und über freien Themen. Ernst Ludwig Petrowski, Saxophon, Conny Bauer, Posaune, Ulrich Gumpert, Klavier und Günther Baby Sommer, Schlagzeug. Das sind die Musiker, die hier sich verewigt haben in einer wunderschönen Free-Jazz-Platte. Ja, Free-Jazz kann wirklich wunderschön sein, hören Sie sich's an. Eine Platte, die einen Titel trug, der auch noch etwas besonders Augenzwinkerndes hatte. Auf der Elbe schwimmt ein rosa Krokodil. Dieses Krokodil konnte etwas tun, ein Aufblasglaskrokodil nämlich, was Menschen aus der DDR zu dieser damaligen Zeit nicht tun konnten, nämlich auf der Elbe in den Westen schwimmen. Thank you. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Silent Tanks von Cecil Taylor. Wenn dieser Musiker spielte, dann wunderte man sich bisweilen, dass der Flügel nicht Feuer fing vor der vielen Reibungshitze, die der Pianist erzeugte. Cecil Taylor spielte mit einer unglaublichen Energie. Er ließ die Finger über die Tasten flitzen, immer in Gebilden, die sich nach keiner Tonart richteten und rhythmisch völlig frei waren, und erzeugte dabei eine Intensität, die es vorher im Klavierspiel in keiner anderen Stilrichtung gab und auch nicht in der Stilrichtung des Jazz bei anderen Pianisten. Cecil Taylor war der ganz große Vertreter des Free Jazz auf dem Klavier, und diese Soloaufnahme von ihm aus dem Jahr 1974 aus Montreux zeigt ihn in dem Stil, den man später von ihm jahrzehntelang kannte, als Improvisator langer Entwicklungen auf dem Klavier, der dann am Ende ganz kurze poetische Zugaben spielt. Ein Monsterpianist, der das Klavier wie eine Art Trommel mit Tasten verwendete, der aber eine Musik machte, die völlig einzigartig war. Cecil Taylor, Silent Tongues. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. The Köln Konzert, Keith Jarrett. Keine andere Klavier-Soloplatte, egal welchen Genres, verkaufte sich so häufig. Rund 4 Millionen Mal ging dieses Album über den Ladentisch, The Köln Konzert von Keith Jarrett, 1975 in Köln aufgenommen, bei einem Konzert, das der Pianist zunächst gar nicht antreten wollte, weil er nämlich ein viel zu schlechtes Instrument zur Verfügung gestellt bekam. Es lag eine Verwechslung vor, ein Probenflügel war für das Konzert in den Saal geschoben worden. Jarrett spielte dann doch und er spielte aufgrund der Begrenzung dieses Instruments so kreativ und so griffig, dass das Köln-Konzert zu einem internationalen Hit wurde. Denn unglaublich viele sehr schöne Melodien fügt Keith Jarrett hier scheinbar selbstverständlich aneinander in ganz langen Stücken. Und immer noch ist die Jazzwelt und die Welt darüber hinaus fasziniert von dieser Musik. Er selbst allerdings, Keith Jarrett, würde das Köln-Konzert am liebsten löschen aus den Gedächtnissen der Musikhörer, denn er sagt, ihn lege dieses Stück zu sehr fest, etwas Ähnliches zu machen und er wolle jedes Mal, wenn er spielt, etwas Neues spielen. Thank you. The Pilgrim and the Stars heißt das Album, um das es diesmal geht. Ein Album des italienischen Trompeters Enrico Rava. Dieser Trompeter ist einer der bedeutendsten Jazzmusiker Europas. Seit den 1970er Jahren ist er aktiv. Er lebte in Buenos Aires, lebte in New York, lebt mittlerweile wieder in Italien. Und er spielt heutzutage mit Musikern zusammen, die zwei Generationen jünger sind als er. Damals, 1975, bei dieser Einspielung, die in Deutschland entstand, spielte er zusammen mit zwei Skandinaviern am Bass und am Schlagzeug, Palle Danielsson und Jon Christensen, und mit dem amerikanischen Gitarristen John Abercrombie. Und er ließ eigene Kompositionen dabei entstehen, die eine schwebende Leichtigkeit und eine ganz eigene Poesie und gleichzeitig eine große Intensität hatten. The Pilgrim and the Stars, wo er diesen Titel her hatte, wusste Rava irgendwann nicht. Er schrieb aber in seiner Autobiografie, dass es wohl aus irgendeinem Buch von Jack London stammte. Ein Musiker, der auch sehr belesen ist. Der Italiener Enrico Rava. Six one five oh. Eine Musik, die ganz viele Menschen in ihrer Jugend zum Jazz gebracht hat. Musik von der Gruppe Weather Report. Die Platte heißt Black Market und präsentiert ein Gemisch von enorm fesselnder Rockenergie und Jazzpoesie. Weather Report war bereits eine gestandene Band mit mehreren Alben, als der Bassist Jaco Pastorius hinzukam und die Band nochmal popularitätsmäßig enorm nach vorne schob. Sein unheimlich melodisch, rhythmisches, vertracktes Bassspiel brachte eine neue Dimension, die vorherige Bassisten wie Miroslav Vitos vernachlässigt hatten. Obwohl Pastorius auf Black Market nur auf 2 Stücken dabei war, auf Black Market steuerte aber seine stimmungsvolle Komposition Barbary Coast, benannt nach einem verrufenen Rotlichtviertel in San Francisco, Entscheidendes bei. Und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. In unserem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, haben wir darauf geachtet, dass die Alben immer noch in Form von Tonträgern, also hauptsächlich auf CD, erhältlich sind, regulär im Handel und nicht zu überhöhten Preisen. Die folgende CD gehört ebenfalls dazu, nämlich Going Home von Archie Shepp und Horace Parlan. Der Saxophonist Archie Shepp gehört zu jenen Musikern, die in den 1960er Jahren bahnbrechende Aufnahmen gemacht haben in der Domäne des Free Jazz. Er hat aber dann später in den 70er Jahren etwas ganz anderes für sich entdeckt, nämlich die Tradition der afroamerikanischen Musik. Und er hat mit dem Pianisten Horace Parlan Aufnahmen gemacht, die ganz zart, ganz poetisch sind und zum Beispiel auf Spirituals und Gospels zurückgreifen, ganz bekannte Melodien. Die spielt aber Archie Shepp in seiner Saxophonstimme, mal auf dem Sopransaxophon, mal auf dem Tenorsaxophon, mit einer solchen Glut, dass man doch merkt, dass dieser Mann vom ganz harten Free Jazz herkommt. Aber diese Musik lässt sich wunderbar anhören. Sie verschreckt niemanden und gleichzeitig nimmt sie gefangen durch ihre Intensität. Going Home, Archie Shepp und Horace Parlan. Thank you. Radio Marabu, 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, und weiter an Roland Spiegel. Diesmal geht es um American Garage, ein Album der Pat Metheny Group. Dieser Gitarrist sah damals ganz anders aus als alle anderen Jazz-Gitarristen. Ich hielt ihn für einen Rock-Gitarristen und er klang auch sehr rockig und gleichzeitig sehr lyrisch und gleichzeitig auch ganz komplex. Er vereinte alles, was spannende Musik haben muss. Das Bekannte, das Vertraute mit dem Unbekannten, Unvertrauten, mit dem, was es zu entdecken galt. Und so sorgte Pat Metheny mit seiner hymnisch-melodiösen, vorwärtstreibenden, kraftvollen und lyrischen Musik dafür, dass ganz viele Menschen, die eigentlich aus der Rockszene kamen, sich auch für Jazz interessierten. American Garage, Pat Metheny. Thank you. African Marketplace von Abdullah Ibrahim. Obwohl der Jazz seine Kraft zum Großteil aus dem schwarzen Kontinent bezieht, dauerte es Jahrzehnte bis zum Aufkommen der Weltmusik, dass auch Musiker aus Afrika akzeptiert wurden. Eine der großen Aufnahmen vorher, Abdullah Ibrahim, der ursprünglich in Südafrika Dollarbrand hieß. Er hatte bereits in Afrika in dem wichtigsten Jazz-Ensemble Südafrikas gespielt, musste dann aber nach Unruhen emigrieren. Dort gelang es ihm in den 60er Jahren mit der Hilfe von Duke Ellington ein eigenes erstes Album einzuspielen, dem zahlreiche folgen sollten. Eines davon, vielleicht sein schönstes Album, ist African Marketplace, wo auch klar herauskommt, welche Position Ibrahim als Mittler zwischen den Kontinenten einnimmt. Diese Musik müssen Sie hören. Kaum jemand in der Geschichte des Jazz hat so schöne Melodien geschrieben wie Abdullah Ibrahim alias Dollar Brand. African Marketplace heißt die CD, die Teil ist der 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, in dem Buch von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel, das im Immons Verlag erschienen ist und von Radio Marabu präsentiert wird. Thank you. Bei ihnen wurde der Jazz zum Theater und erweiterte seine Klangvielfalt. Bei den Musikern des Art Ensemble of Chicago, das waren Musiker, die ganz moderne Klänge spielten, aber die sich darüber bewusst waren, dass ihre Klänge eigentlich aus Afrika kamen. Und deshalb spielten sie ganz deutliche afrikanische Elemente mit hinein in ihren eigentlichen Free Jazz. Sie kleideten sich in traditionelle afrikanische Gewänder, wenn sie auftraten, zumindest einige aus dieser Gruppe, und einige bemalten sich auch die Gesichter. Jazz als ganz aktuelles und zugleich sehr traditionsbewusstes Jazztheater. Und auf der Doppel-CD Urban Bushman wird die Musik dieses Ensembles unglaublich plastisch nachvollziehbar. Man glaubt auch beim Hören, einem Theaterabend mit Musik beizuwohnen.